Ich sah das Lamm auf dem Berg Zion stehen, begleitet von 144.000 Menschen, die den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn trugen. Vom Himmel hörte ich eine Stimme, die dem Rauschen großer Wassermassen und dem Donnern eines starken Gewitters ähnelte, wobei diese Stimme zugleich wie das Spiel von Harfenspielern klang. Sie sangen ein Lied, das neu erschien, vor dem Thron, den vier Lebewesen und den Ältesten, jedoch konnte niemand dieses Lied erlernen, außer den 144.000, die von der Erde erlöst worden waren. Dies sind jene, die sich nicht durch Frauen befleckt haben und jungfräulich geblieben sind. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht, da sie als Erstlinge für Gott und das Lamm aus der Menschheit erkauft wurden. In ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind makellos. Danach sah ich einen weiteren Engel, der am Himmel flog und ein ewiges Evangelium verkündete, das für alle Bewohner der Erde bestimmt war, nämlich für jede Nation, jeden Stamm, jede Sprache und jedes Volk. Dieser Engel rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und ehrt ihn, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Betet daher den Schöpfer des Himmels, der Erde, des Meeres und der Wasserquellen an. Ein zweiter Engel folgte und verkündete: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Nationen mit dem Zornwein seiner Unzucht trunken gemacht hat. Daraufhin folgte ein dritter Engel, der laut rief: Wer das Tier und sein Bild anbetet und dessen Zeichen auf seiner Stirn oder Hand empfängt, der wird ebenfalls vom Zornwein Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Gerichts gegossen ist, und wird mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm gequält werden. Der Rauch ihrer Qual steigt in alle Ewigkeit auf. Jene, die das Tier und sein Bild anbeteten sowie das Zeichen seines Namens empfingen, finden weder Tag noch Nacht Ruhe. Dies erfordert die Ausdauer der Heiligen, die sowohl die Gebote Gottes als auch den Glauben an Jesus bewahren. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die befahl: Schreibe, selig sind die Toten, die von nun an im Herrn sterben. Der Geist bestätigte dies mit den Worten: Sie werden von ihren Mühen ruhen, denn ihre Taten folgen ihnen nach. Ich sah eine weiße Wolke, auf der jemand saß, der einem Menschensohn ähnelte. Er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt und hielt eine scharfe Sichel in der Hand. Ein weiterer Engel trat aus dem Tempel hervor und rief dem auf der Wolke Sitzenden mit lauter Stimme zu: Setze deine Sichel ein und ernte, denn die Zeit der Ernte ist gekommen, da die Ernte der Erde reif geworden ist. Daraufhin schwang der auf der Wolke Sitzende seine Sichel über die Erde, und die Ernte der Erde wurde eingebracht. Ein weiterer Engel kam aus dem himmlischen Tempel hervor, der ebenfalls eine scharfe Sichel besaß. Ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, trat vom Altar hervor und rief dem Engel mit der scharfen Sichel laut zu: Setze deine scharfe Sichel ein und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, denn ihre Beeren sind nun reif. Der Engel schwang daraufhin seine Sichel über die Erde, schnitt den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, woraufhin Blut aus der Kelter floss, das bis zu den Zügeln der Pferde reichte und sich über eine Entfernung von 1600 Stadien erstreckte.